Der auferstandene Jesus geht jetzt durch alle Welt. Er lebt, wenn ihn auch mancher für längst gestorben hält. Barmherzig hilft er denen, die sich ob fern, ob nah, nach seiner Hilfe sehnen. Halleluja! Er lebt, er lebt, mein Jesus lebt auch heut. Er geht mit mir, er spricht mit mir, er führt mich alle Zeit. Er lebt, gibt Heil und Sieg schon hier. Du fragst, wie weißt du's, dass er lebt? Er lebt im Herzen. Der Zeiten, er zeigt er sich als Herr. Darum, mein armes Herz, nie darfst du zagen mehr. Ich weiß, er wird mich leiten, weil er es gut nur meint, mich auf den Weg bereiten, wenn er erscheint. Er lebt. Er lebt, er lebt, gibt Heil und Sieg schon hier. Du fragst, wie weißt du's, dass er lebt im Herzen. Drum, Christen, lasst erschallen ein laut Halleluja, denn Jesus, unser König, ja, steht so nah. Ihm alle Ehre bringet, lobt ihn zu jeder Stund und seinen Ruhm verkündet mit Herz und Mund. Er lebt, mein Jesus lebt auch heut. Er geht mit mir, er spricht mit mir, führt mich alle Zeit. Er lebt, gibt Heil und Sieg schon hier. Du fragst, wie weißt du's, dass er lebt?